Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, ließ sich zusammen mit den Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas zum Andenken fotografieren. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei und weitere Funktionäre des ZK der Partei sowie die Vorsitzende des Zentralvorstandes des Frauenbundes nahmen daran teil. Kim Jong-un beglückwünschte herzlich die Teilnehmerinnen des Kongresses, die mit reiner Treue zu Partei und Führer, dem Geist des aufopferungsvollen Dienstes an Heimat und Volk und der erhabenen Moral und Pflicht die edlen Traditionen der sieg- und ruhmreichen koreanischen Frauenbewegung unbeirrt fortsetzen und zur Verteidigung des Sozialismus und zur Erfüllung der patriotischen Sache für das Gedeihen des Vaterlandes aktiv beitragen. Dann ließ er sich zusammen mit ihnen zur Erinnerung fotografieren. Kim Jong-un äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die Teilnehmerinnen des Kongresses die eigenständige Idee von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il über Frauenbewegung und ihre Führungsverdienste standhaft verteidigen und sie ewig glorifizieren und unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu den Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus im sinnvollen Kampf für den siegreichen Fortschritt der koreanischen Frauenbewegung und für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates als die der Partei nahestehende Organisation und als zuverlässige Helferin der Partei ihre ehrenhaften Verantwortung und Pflicht voll aufgerecht werden.